Freut euch, wenn euer Gott freundlicher war. Gebete vor Morgengrauen. Lieber Gott, ich möchte mit einem Fluch beginnen oder mit einer Beschimpfung, die mir bald Erleichterung brächte. Eine Art innere Explosion müsste es werden, die dich zerfetzte. Ich wäre dann nicht nur dich, sondern auch diese elende Beschämung los, mich noch einmal mit dir beschäftigen zu müssen. Ich dachte, du wärst tot, begraben, zumindest aber vergessen oder wärst mir gleichgültig geworden. Du warst eine solche Enttäuschung, ein solcher Betrug in meinem Leben, dass ich, als ich ganz allmählich und unter Qualen dahinter kam, dich links liegen ließ. Nicht, dass du als Person überlebt hättest, als ein fassliches Gegenüber. Du warst einst so fürchterlich real, neben Vater und Mutter die wichtigste Figur in meinem Kinderleben. Nein, obwohl es mich wundert, wie leicht es mir fällt, dich immer noch so direkt anreden zu können. Du hast überlebt in meiner seelischen Struktur. Ganze Gewölbe, Verehrungsthrone, innere Zimmer und Kapellenfluchten wurden für dich angelegt. Du haustest in mir wie ein Gift, von dem sich der Körper nie befreien konnte. Du wohntest in mir als mein Selbsthass. Du bist in mich eingezogen wie eine schwer heilbare Krankheit, als mein Körper und meine Seele klein waren. Beide wurden entgegen einer freieren Bestimmung zu deiner Wohnung gemacht, und ich war so stolz, dass du auch in mir, kleinem Jungen, Wohnung nehmen würdest. Es gab Jahre, wo ich dir mein Leben weihen wollte, wo zwischen dir und mir verhandelt wurde über einen Erwählungsvertrag. Du hast schon ganz früh mit meinem Größenwahn gespielt, ihn genährt, ihn an geheiligten Vorbildern gesteigert, die mir in deinem Namen vor Augen gehalten wurden. Ich habe dir so schreckliche Opfer gebracht an Fröhlichkeit, Freude an mir und anderen. Und der Lohn war, neben der Steigerung des Erwähltheitsgefühls oder dem Kampf darum, ein Quäntchen Geliebtsein vielleicht. Vielleicht ein Quäntchen weniger Verdammnis. Weil ich dich insgeheim hasste um der Demütigungen willen, die ich auf mich nahm, um dir zu gefallen, um deine Gunst zu erwerben oder auch nur um deine Ungunst zu vermeiden, musste ich dich immer mehr verehren, dich immer inständiger anflehen, an mir doch ein wenig Wohlgefallen zu finden. Und so bist du immer wirklicher geworden, einfach deshalb, weil du mich aus vielen Gründen nicht gemocht hast. Ich habe unter niemandem so gelitten in meinem Leben wie unter deiner mir aufgezwungenen Existenz. Indem ich dir zeige, wie du als Krankheit in mich eingezogen bist und als Krankheit fast über mich hinweggewachsen wärst, hoffe ich, mich ein Stück weit von dir heilen zu können. Ich weiß, dass du in den Narben, falls ich dich aus mir vertreiben kann, bis zu meinem Tode hausen wirst. Sie werden mich beißen, und du wirst mich noch mit Phantomschmerzen quälen, wenn du längst wegamputiert bist. Ein Teil meines Hasses auf meine Familie rührt daher, dass sie mir die Gotteskrankheit eingegeben hat. Du wurdest mir eingeträufelt, kaum dass die ersten Zeichen der Empfänglichkeit, der Verwundbarkeit sichtbar wurden. Das Anwachsen der Krankheit wurde, alter Familientradition gemäß, mit Freude betrachtet. Sie haben das Wuchern der Tumore in meiner Seele nach dem Kalender des Kirchenjahres verfolgt und gefeiert. Die Feste waren die Höhepunkte des Krankheitsverlaufs. Und ich will dir auch gleich sagen, warum ich so gierig war nach dir oder wehrlos gegen dieses Wuchern. Der Humus, auf dem du wachsen konntest, war kindliches Unglück, Und wäre auch nur ein Hauch von Ehrgefühl in dir, du würdest schamrot werden, wenn ich dir klarmache, was die wirklichen Bedingungen deines Wachstums in mir waren, du Konkursverwalter der Liebe, des Unglücks, der misslingenden Menschlichkeit. Es gab unerkannte Zeichen der Auflehnung gegen dich. Meine Blase, die ich Dummkopf dafür verachtet habe, war ein Herd des Widerstands. Dutzende von Malen hat sie es geschafft, dass ich, natürlich in panischer Beschämung statt in trotziger Weigerung, während der Predigt aus dem Gottesdienst rennen musste. Und einige Male habe ich es nicht mehr geschafft oder nicht mehr schaffen wollen und habe während irgendeines hochgemuten Chorals oder einer eindringlichen Predigt aus vollem Rohr in die Hose gepisst, dass eine Lache unter mir entstand und man mich hinausbringen musste, weg von den irritiert dreinblickenden Lobe-den-Herrn-Sängern. Ich hätte die Wahrheit, dass es dir und all den Ansteckungsgehilfen galt, nicht ertragen. Denn ich hätte mich ohne jeden verstehenden Bundesgenossen nur noch verlassener und der ewig lauernden Verdammnis näher gefühlt. Und soll ich dir verraten, dass es im weiteren Kreis deiner mir bekannten Verehrer noch viele gibt, die den feierlichen Dienst an dir nur mit großen Blasensorgen überstehen? Stunden vor dem Gottesdienst trinken sie nichts mehr und können sich bei der Predigt oder beim Gesang nicht konzentrieren, weil ihre feierlich ängstliche Aufmerksamkeit, die sie auf den Gesichtern tragen, viel weiter unten versammelt ist. Aber weißt du, was das Schlimmste ist, das sie mir über dich erzählt haben? Es ist die tückisch ausgestreute Überzeugung, dass du alles hörst und alles siehst und auch die geheimen Gedanken erkennen kannst. Hier hakte es sehr früh aus mit der Menschenwürde. Doch dies ist ein Begriff der Erwachsenenwelt. In der Kinderwelt sieht das dann so aus, dass man sich elend fühlt, weil du einem lauernd und ohne Pausen des Erbarmens zusiehst und zuhörst und mit Gedankenlesen beschäftigt bist. Vorübergehend mag es gelingen, lauter Sachen zu denken oder zu tun, die dich erfreuen oder die dich zumindest milde stimmen. Ganz wahllos fallen mir ein paar Sachen ein, die dich traurig gemacht haben. Und das war ja immer das Schlimmste, dich traurig machen. Ja, die ganze Last der Sorge um dein Befinden lag beständig auf mir, du kränkbare, empfindliche Person, die schon depressiv zu werden drohte, wenn ich mir die Zähne nicht geputzt hatte. Also Hosen zerreißen hat dir nicht gepasst, im Kindergarten mit den anderen Buben in hohem Bogen an die Wand pinkeln hat dir nicht gepasst, obwohl gerade das ohne dich ein eher festliches Gefühl hätte vermitteln können. Die Mädchen an den Haaren ziehen hat dich verstimmt, an den Pimmel fassen hat dich vergrämt, die Mutter anschwindeln, was manchmal lebensnotwendig war, hat dir tagelang Kummer gemacht, den Brüdern ein Bein stellen brachte tiefe Sorgenfalten in dein sogenanntes Antlitz. Herr, erhebe dein Antlitz über uns. So haben wir am Ende jedes Gottesdienstes gefleht, als gäbe es keine größere Sehnsucht, als immerzu dein ewig kontrollierendes Big Brother-Gesicht über uns an der Decke zu sehen. Du als Krankheit in mir bist eine Normenkrankheit, eine Krankheit der unerfüllbaren Normen, die Krankheit des Angewiesenseins auf deine Gnade, die von beamteten Herabflehern zusätzlich zu meinem Geflehe bei dir erbettelt werden musste. Ein Wucherer warst du mit deiner Gnade. Oft nur hast du sie gegen Menschenfleisch, doch immer nur provisorisch mit dauerndem Widerrufsrecht vergeben. Jeden Tag neu müssen wir den Herrn um Gnade bitten, uns von seiner Gnade beschenken lassen. Amen. Dabei wurde erzählt, dass deine Gnade wunderbar und unerschöpflich sei. Und wie froh wir sein müssten, wenn wir trotz unserer immer wiederkehrenden Sünden immer wieder die Chance hätten, sie zu erwerben, dass du dein Antlitz nie endgültig abwenden würdest, aber doch lange genug, um Angst zu erzeugen und uns in der Furcht des Herrn zu halten. Weißt du, es ist mir längst klar geworden, dass ich niemanden fürchte, ohne dass ich ihn nicht auch, um der Demütigung willen, mich fürchten zu müssen, hasste. Wieso sollte es mit dir anders und die Furcht vor dir nicht mit Hass verknüpft sein? Nur bewusst durfte es nicht werden, weil Gottes Hass das Unvorstellbarste, das unmittelbar zu Verdammnis führende war. Wir sollen Gott fürchten und lieben, war mir eingebläut worden, als ob nicht das Erste das Zweite fast unmöglich macht. Und weil deine irrsinnige Daseinsbedingung als einer, den man fürchten und lieben soll, gleichzeitig Hass erzeugt hat, musste man wiederum umso mehr Angst haben, umso demütiger, umso dankbarer für den Aufschub sein, noch nicht verworfen zu werden. Ich weiß, längst nicht allen bist du so wesentlich als Krankheit erschienen wie mir. Es gibt da ein paar Spezialbedingungen, warum ich dich vor allem als Vergiftung und Geschwür erlebt habe. Es hängt mit dem jahrhundertealten Komposthaufen christlicher Familientradition zusammen, auf dem du deine Kulturen in Ruhe züchten konntest. Die Intensivierung des Giftes war ein generationenlanger Prozess. Da ist die wahre Gottessäure entstanden, die sich eingeätzt hat in mein Fleisch. Fast 20 Jahre lang war es mein oberstes Ziel, dir zu gefallen. Das bedeutet nicht, dass ich besonders brav gewesen wäre, sondern dass ich immer und überall Schuldgefühle hatte. Belustigt haben mich Freunde immer wieder auf einen Mechanismus hingewiesen. Ich war zu Besuch, fühlte mich wohl, hatte aber ein schwer greifbares Gefühl, vielleicht doch Fehler gemacht zu haben. Und nur wenige Stunden oder Tage später trieb es mich anzurufen oder zu schreiben, um eine gewundene Entschuldigung abzugeben oder zu erkunden, ob ich nicht doch schweren Anstoß erregt hätte. Es war eine fundamentale Unsicherheit in mir, ob ich nicht etwa mir gar nicht ganz einsehbare Normen verletzt hätte, ob nicht binnen kurzer Zeit eine nicht berechenbare Strafe erfolgen würde, ob ich nicht Sympathien verloren oder mir bei dem oder jenem starken Unmut zugezogen hätte. Du hast mir so gründlich die Gewissheit geraubt, mich jemals in Ordnung fühlen zu dürfen, mich mit mir aussöhnen, mich okay finden zu können. Neulich war ich auf einem gruppentherapeutischen Training und es ging um das Ausmaß von Hemmungen, das jeder mit sich herumträgt. Da fragte der Trainer, welche Sätze uns in unserem Leben am meisten eingeschüchtert hätten. Weißt du, was bei mir zum Vorschein kam, als die mich domestizierende, einengende, schachmattsetzende, stereotype Phrase? Was wird der liebe Gott dazu sagen? Durch diesen Satz war ich früh meiner eigenen inneren Gerichtsbarkeit überlassen worden. Im Grunde mussten die Eltern gar nicht mehr sehr viel Erziehungsarbeit leisten. Der Kampf um das, was ich tun und lassen durfte, vollzog sich nicht mit ihnen als menschliche Instanz, mit der es einen gewissen Verhandlungsspielraum gegeben hätte, sondern die Selbstzucht, wie das genannt wurde, war mir überlassen, oder besser der rasch anwachsenden Gotteskrankheit in mir. Du hast mir dann kaum noch Chancen gelassen, mit mir selbst ein auskömmliches Leben zu führen. Weißt du, welches Wort mich mit einer abenteuerlich tiefen Angst erfüllt hat? Aussätzigkeit. Dir ist es doch tatsächlich gelungen, dass ich mich wegen meiner kleinen Durchschnittssünden jahrelang aussätzig fühlte. Und die Aussätzigen auf den biblischen Bildern wurden isoliert. An langen Stangen ließ man ihnen die Mahlzeiten reichen. Sie mussten mit Klappern herumlaufen, damit niemand durch sie angesteckt wurde. Über seelische Vorgänge, gar über Ängste, wurde in unserer Familie nicht geredet. So war ich deinem Wüten in mir ausgeliefert und hatte nicht einmal den Gedanken daran, dass es irgendwo Entlastung geben könnte. Dein Hauptkennzeichen für mich ist Erbarmungslosigkeit. Du hattest so viel an mir verboten, dass ich nicht mehr zu lieben war. Deine Bedingungen waren zu hoch für mich. Und niemand hat sie gemildert, weil von einem bestimmten Punkt an nicht mehr davon die Rede war. Ich habe dich flehentlich gebeten, mich auf die Seite der Schafe zu nehmen. Doch ich wusste, dass ich zu den Böcken gehörte. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt, die jetzige und die spätere, aus Geretteten und aus Verdammten bestand. Das Fürchterliche war nur, dass ich, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist, immer über dem Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lange der schmale Steg noch halten würde, der mich trug. Als im Religionsunterricht die Prädestinationslehre besprochen wurde, nach der es durch deinen unerforschlichen Ratschluss den Menschen von Anbeginn an bestimmt ist, ob sie zu den Geretteten oder den Verdammten gehören, überfiel mich eine entsetzliche Lähmung, weil alles ausweglos erschien. Mich faszinierte es, wie viele Mittel meinen katholischen Schulfreunden gelassen wurden, um sich doch noch zu retten, um Ablass zu erhalten. Ich lauschte oft atemlos ihren Berechnungen, wenn sie vor und nach der Kommunion ihre Sünden und die Strafen und die Wiedergutmachungsforderungen berechneten und wenn ihnen die Lage nicht aussichtslos erschien. Ich habe dich, wie es mir deine Diener nahelegten, angestaunt, ob deiner Güte Abraham den Isaak nicht schlachten zu lassen. Du hättest es ja so leicht fordern können. Er hätte es für dich getan. Und mit dem Rest von Menschenwürde in deinem auserwählten Volk hätte es nur noch ein wenig fürchterlicher ausgesehen. Oder hast du vielleicht nur ein unverschämtes Glück gehabt, dass dir in letzter Sekunde die Idee kam, einen Engel an den Ort des geplanten Gemetzels zu schicken? Vielleicht wären dem guten Abraham doch noch Zweifel an den Vorteilen seiner privilegierten Beziehung zu dir gekommen, wenn ihn erst Isaaks Blut bespritzt hätte. Bei deinem eigenen Sohn warst du dann ungenierter und hast deinem Sadismus freien Lauf gelassen. Man hat mir weismachen wollen, dass du mit seiner Opferung am Kreuz den neuen Bund der Liebe hast einläuten wollen. Und wiederum habe ich versucht, auf allgemeine Aufforderung hin, dich anzustaunen, weil du für mich armen Sünder deinen einzigen Sohn geopfert hast. Das macht natürlich Eindruck. Wie schlecht muss ich sein, dass es einer solchen Inszenierung bedarf, um mich zu erlösen? Seltsam, seltsam. Keiner von den Predigern hat je Verdacht geschöpft, dass vielleicht nicht mit uns, sondern mit dir etwas nicht stimmt, wenn du vor lauter Menschenliebe deinen Sohn schlachten lassen musstest. Und uns gibst du ihn dann zu trinken und zu essen, wie es heißt, zur Versöhnung. Ich weiß, du hast nach mageren Jahren zurzeit eher wieder Hochkonjunktur. Und es könnte unfair scheinen, gerade jetzt mit dir eine kleine Abrechnung zu halten. Ich kann aber nichts dafür, wenn ich so unerhört lange gebraucht habe, dich zu durchschauen. Wie gesagt, ich hielt dich für verwest, bis ich entdeckte, dass du als Krankheit in mir weiterlebst. Und Fairness wäre einfach ein unsinniges Angebot im Umgang mit dir. Ich habe nicht eine Spur von Fairness bei dir verspürt. Du warst von erdrückender, rücksichtslos, grausam und hinterhältig eingesetzter Überlegenheit. Und meine kindliche Schwäche und Wehrlosigkeit haben dich gar nicht geniert, im Gegenteil. Du gedeihst ja nur, solange man wehrlos ist. Viele von den Jüngeren können sich heute überhaupt nicht vorstellen, was du in mir und anderen angerichtet hast. Manche meiner Studenten schütteln bei den bekanntesten biblischen Geschichten, auf die ich manchmal verweise, ahnungslos den Kopf. Bei denen bist du nicht einmal mehr als Bildungsgut bekannt, was ich auch nicht für richtig halte. Aber ich weiß von Patienten, Freunden und Bekannten, dass du für Millionen noch immer die schlimmste Kinderkrankheit bist, die man sich denken kann. In vielen Fällen unheilbar, ansteckend vor allem für Kinder und Kindeskinder. Viele, soweit sie glücklichere Eltern und Ahnen hatten, haben ein freundlicheres Bild von dir, in das weniger Zerstörung und mehr Versöhnlichkeit mit dem Leben eingegangen ist. Für mich warst du die personifizierte Lebensfeindlichkeit. Und nur mein Trotz gegen dich, für den du dich so gut du konntest zusätzlich gerecht hast, hat mich gerettet. Aber ein Leben im Trotz, vor allem im unbewussten Trotz, ist wenig erfreulich. Man wird noch immer ferngesteuert, tut Dinge nicht, weil sie Freude machen, sondern weil man sich in Fesseln fühlt, die einen zu ersticken drohen und die man zu sprengen sucht. Nur ganz allmählich wird mir in vollem Umfang deutlich, wie sehr du rachsüchtiger Lückenbüßer bist. Du gedeihst in den Hohlräumen sozialer Ohnmacht und Unwissenheit. Du blühst aus der Lebensangst meiner Vorfahren, aus allem Unverstandenen, das sie heimgesucht hat, vor allem aber aus ihrer Ungeborgenheit, aus ihren seelischen Entbehrungen, gegen die sie dich wie eine riesige Plombe in einen faulenden Zahn gesetzt haben. Weißt du, dass du für viele meiner Familie, für ganze Bereiche ihres seelischen Lebens der einzige Gesprächspartner warst? Dass deine erdrückende Wirklichkeit, ihre Isolierung, ihren Kontaktstörungen, ihre Sprachlosigkeit anderen Menschen gegenüber entstammt? Dass sie zu dir gebetet haben, dir abends ihren Tag erzählten, weil ihnen sonst niemand zugehört hätte? Verständnisvoll zugehört hätte, wollte ich schreiben, als ob du dazu imstande seist. Sie haben in ihrer Verzweiflung deine Antwortlosigkeit umgemünzt in unendliche Geduld und Wohlwollen. Sie hätten ihr Elend auch in ein Eselsohr flüstern können. Soll ich dir sagen, warum du in mir so groß werden konntest? So real, dass schließlich das Wort Gottes Ferne zum Schrecklichsten wurde, was ich mir denken konnte? Du bist in mir groß geworden, weil die Stimme meiner Mutter in den wenigen Sekunden des Tages, in denen sie mit mir gebetet hat, einen Klang annahm, der, um den Jargon deiner Diener zu verwenden, nicht von dieser Welt war. Innig, warm schwingend, als ob etwas ganz Kostbares, was ohne deine Gegenwart unzugänglich blieb, plötzlich im Raum wäre und das mit dem leise gesprochenen Amen wieder aus meinem Leben verschwand. Du hast eine Beziehung zu meiner Mutter gehabt, die ihre sonst so gefasste Stimme in leichtes Beben brachte. Das hat mich ergriffen wie nichts sonst mehr im Leben. Und dies war wohl der erste und einzige Gottesbeweis, dem ich, ohne zu wissen, wohin er mich führte, vertraut habe. Dieser Klang ihrer Stimme hat mir einen imaginären Raum geöffnet, in dem ich zwar nicht Geborgenheit fand, sie aber erahnte. Und auf dieser Ahnung, was du geben oder sagen könntest, bin ich mein Leben lang sitzen geblieben, hoffend und flehend, schluckend und würgend, auf dem Bauche kriechend, mich selbst verstümmelnd. Die Erbsünde liegt bei dir, in diesem Anfangsbetrug eines vermeintlichen Reichtums, einer vermeintlichen Geborgenheit. Und wie viele Gottesbeweise sind dann noch gefolgt? Mein sonst so schweigsamer Vater beim Vaterunser murmeln, seine mir gewaltig erscheinende Stimme bei einigen Choralpassagen. Er hatte dann, nur für wenige Minuten im Leben, eine volltönende Freiheit und Mächtigkeit in der Stimme, die sich wieder verlor, sobald meine Mutter ihren Fuß vom Blasebalg des quietschenden Harmoniums nahm, auf dem sie dich in der Stimme meines Vaters und der Gemeinde präsent machen konnte. Für deine Existenz hat ebenfalls gesprochen, dass ein kraftstrotzender, fröhlicher Vikar während seiner donnernden Predigt plötzlich ins Weinen geriet. Und ich sah, wie manche neben mir in den Stuhlreihen nach ihren Taschentüchern griffen, beherrschte Menschen, in denen ich so kostbare Dinge wie Tränen gar nicht vermutet hatte. Deine Wirklichkeit bestand in kunstvoll arrangierten Hinweisen auf mögliche Köstlichkeiten in einer Beziehung zu dir. Das Geheimnisvolle, lediglich Andeutende, wurde zur ewig betrügerischen Lockung. Schließlich sprach für dich, dass ich während der Konfirmationsfeier vor dem Altar, als ich getragen von der feierlichen Stimme des Pfarrers die auswendig gelernten Gelöbnisse ablegte, in eine mir bis dahin unbekannte Hochstimmung geriet. Und später dann, als ich zum ersten Mal von deinem sogenannten Blute trinken durfte, eine Gänsehaut über mich huschte, die ich als vielversprechendes Zeichen deiner Nähe deutete. Der letzte Gottesbeweis, auf den ich dann hereinfiel, vollzog sich auf dem Frankfurter Kirchentag von 1956, zu dem ich als intellektuell halb erwachter, noch immer nach religiöser Ersatzgeborgenheit lechzender Oberschüler fuhr. Schwitzend eingekeilt in einer von Kirchentagspilgern berstenden Straßenbahn, wo die Schaffner vor Ergriffenheit das Kassieren vergaßen, fuhr ich vom Massenschlaflager im Zelt zu den Kongresshallen, und als alle anderen Straßengeräusche hinter dem dröhnenden Lobe den Herrn Gesang verschwanden, verschwanden auch für ein paar Minuten noch einmal meine Zweifel und die Ahnung vom großen Betrug. Es hatte mit dem Gefühl der Verschmelzung zu tun und gleichzeitig mit dem riesigen Erstaunen, dass dein lauthals hinausgebrüllter Name die Gesichter dieser Menschen veränderte, so dass sie eine fröhliche, mit sich selbst versöhnte Seele zu besitzen schienen. Später wurde mir natürlich klar, dass wir, wie man heute sagen würde, einen guten Trip hatten und dass sich ein Teil des Publikums auf dem Kirchentag ebenfalls aus Leuten zusammensetzte, die genau dies suchten, einen Gottestrip, weil die religiösen Hoffnungen sich im Alltag so elend trocken und unfröhlich anfühlten. Das Hinterhältige an der Beziehung zu dir war, dass die Unmöglichkeit, dich zu erreichen, im Gebet ein Gefühl von Antwort, mindestens von Gehörtwerden wahrzunehmen, zu meinen Lasten ging. Vordergründig war es ein Gefühl der Unfähigkeit, das zurückblieb, was vielleicht noch zu verkraften gewesen wäre. Die wirklich niederdrückende theologische Dimension aber war die des Verworfenseins. Ich war nicht angenommen. Und je mehr mir andere bestätigten, manchmal mit leuchtenden Augen, dass sie angenommen seien oder erhört würden oder mit dir Kontakt hätten, desto finsterer wurde mir zumute. »Herr, warum verbirgst du dein Antlitz vor mir?« lautete die angstvolle Frage. Und ich schnappte hier und dort theologischen Rat auf, wie den, dass die Suche nach dir ein Teil des Gottesdienstes, dass der Glaube ein Geschenk sei, für das es oft lange Prüfungen zu durchleiden gebe. Man dürfe nicht erlahmen, dich anzurufen, denn es verhalle kein Ruf ungehört. Und natürlich kam dies bei mir auch auf die Schiene, wenn Gott so lange schweigt und dir ein so quälendes Suchen zumutet, hat er vielleicht große Dinge mit dir vor. Du hast früh schon mit meinem Größenwahn gespielt, ich habe es dir schon gesagt, und ich war nahezu ungeschützt in diesem Spiel, weil im Untergrund der Familie theologische Größenvorstellungen lebendig waren, weil Albert Schweitzer und Luther quasi geistliche Mitglieder der weiteren Familie waren, andächtig verehrt und doch irgendwie verwandt, Urväter, von deren Mächtigkeit und leuchtender Güte vielleicht etwas auf mich gekommen sein mochte. Ich glaube, dass es da unbewusste Hoffnungen meiner Mutter gab, ich werde einst einen gottgeweihten Beruf ergreifen. Jedenfalls, alle wirklich ernstzunehmende Hoffnung in diesem Leben lag bei dir. Und das bedrückende Rätsel, warum ich mit dir nicht ins Reine kam, hat mir viele Jahre verdunkelt. Ich saß wie in einer Falle mit dir. Alle mir wichtigen Menschen zeigten keinerlei Zweifel, dass es dich gebe und du ansprechbar, verständnisvoll, gütig, gerecht, gar lieb und barmherzig seist, wenn auch mit dem Hintergrund düsterer Strafen, deren Schlimmste freilich der Liebes- oder Beziehungsverlust sei. Und es galt gleichzeitig als ausgemacht, dass bei dem, der dich nicht erreichte, etwas Schlimmes vorliegen müsse. Das brachte mich in die Lage einer keuchenden Ratte, die ihre Tretmühle in wachsender Panik immer schneller tritt. Du hast aus mir eine Gottesratte gemacht, ein angstgejagtes Tier in einem Experiment ohne Ausweg. Ich wäre dem Labyrinth schneller entkommen, wenn es Menschen gegeben hätte, mächtig und klug und verstehend genug, um mit mir über dich zu reden und meine Zweifel oder meine Auflehnung zu ertragen. So aber hatte ich es mit Menschen zu tun, denen du selbst notwendiger Balsam oder Opium warst und denen ich mit meinen Zweifeln nur Schmerzen zugefügt hätte. Alle waren auf eine stille, verborgene Weise süchtig. Und so verschwieg ich ehrfurchtsvoll die Fragen, weil sie gewirkt hätten, als schlüge ich Gebrechlichen die Krücken weg. Meine Gottesvergiftung ist ganz früher, fast oraler Natur. Nicht nur habe ich, solange die Erinnerung zurückreicht, kaum Nahrung zu mir genommen, ohne dass nicht darüber gebetet worden wäre. Vor allem hat das Gift die seelische Nahrung getränkt. Du warst das permanente Zusatzangebot im Lächeln der Eltern, in ihren Sorgen, und die waren riesig. Soweit ich das menschliche, zugewandte, hoffnungsvolle der Eltern erfassen wollte, musste ich dich mitessen und mittrinken, weil auch sie schon abgespeist worden waren mit dir oder dem Dienst an dir. Auch sie hatten schon die Nähe zu ihren Eltern wesentlich da erfahren, wo sie in deinem Namen dienten, gehorchten und glaubten. Jede Nähe und Intimität war Gottes verseucht. Im gemeinsamen Gebet erreichten wir die größte Nähe. Eine jenseitsorientierte Verwandtschaft, die bei mir lange zu der Vorstellung führte, dass der einst im Himmel vielleicht eine Art psychischer Wiederzusammenführung der Familie stattfinden und in der ihr religiöses Inneres für mich zugänglich würde. Du weißt, dass ich bei mehreren Psychotherapeuten Hilfe gesucht habe, und nicht zuletzt deinetwegen. Das Schlimme war, dass sie, spezialisiert auf die Nachwirkungen der wichtigsten Familienmitglieder im Seelenleben ihrer Patienten, die Gottesvergiftung kaum erkannten. Da ich glaubte, du seist inzwischen verwest, habe ich dich als Person nie ins Spiel gebracht und sie haben nicht bemerkt, dass du immer mit im Raume warst. Sie haben sich, so scheint es mir, instinktiv geweigert, deine Rolle in der Übertragung zu akzeptieren. Und sie hatten Gründe dafür. Mein Gotteshass ist ein Gewand, das sich keiner gern anzieht. Und vielleicht habe ich es ihnen nicht übergestreift, weil ich fürchtete, sie würden verbrennen darin, oder ich würde ihren Schutz verlieren. Die Enge meiner frühen Welt hast du benutzt, um dich so riesig aufzublähen. Du schienst die Rückgewinnung der verlorenen Dimensionen zu versprechen, die Schicksalsschläge der Familie aus der Hand genommen hatten. Wohlgemerkt, die Ahnen führten immer schon ein von dir aufgeblähtes Dasein. Äußerlich bescheiden, innerlich dem Getriebe der Menschen immer überlegen, soweit sie sich deiner sicher glaubten und mit einem Teil ihrer selbst nicht von dieser Welt waren. Als meine Schulkameraden im katholischen Dorf zur Erstkommunion gingen, habe ich den Eltern bittere Vorwürfe gemacht, dass sie mit der falschen Variante von dir in Beziehung stünden. Eine Variante ohne glanzvolle Feste, Prozessionen, Freiluftaltäre, Weihrauch und Kirchturm. Später war es dir dann ein leichtes, dich gerade als Außenseitergott, sektenhaft verkannt in der Diaspora, idealisieren zu lassen. Für den Dienst an dir, verrauchte Säle im Keller der Dorfschule auszukehren, hast du mir als besondere Chance vorgegaukelt, deiner unerkannten Größe nahe zu kommen. Das leicht Märtyrerhafte, das sich aus dem Spott der Dorfjungen über unsere Sektenridikulität ergab, hat deine Macht über mich weiter ausgebaut. Der Zwang zur leidenden Identifikation, zum Ertragen des Spottes über dich, brachte meinen Stolz ins Spiel. Du warst ein unerkannter Gott, noch ein wenig asozial, wie eben Christus in seinen Anfängen. Das Verkannte deiner Größe hat mich gereizt. Wie exakt passten die Verfolgungsgeschichten des Urchristentums auf unser in manchem noch vom Geist der Gegenreformation erfülltes Dorf, das versuchte, seine geschlossene katholische Kultur gegen den ketzerisch bedrohlichen Geist des eindringenden Flüchtlingsstromes zu verteidigen. Da du ein unerkannt großartiger Gott warst unter den Katholischen, die meine Familie gleichzeitig anstaunte, beneidete und verachtete, musste ich auch im Verhalten beweisen, dass du der bessere Gott seist. Welch geniale Identifikationsschlinge hast du da um meinen Fuß gelegt. Ich war mitverantwortlich für deinen Ruhm, für den historischen Sinn der Reformation. Ich musste mitbeweisen, dass Luther, über den die Kinder im Dorf uralte Spottverse sangen, recht hatte, wenn er Papst und Weihrauch und Ablass aus seiner Kirche hinauswarf. Also verfiel ich dem Lutherkult. Um meinen dörflichen Neid in Schach halten und unsere religiöse Asozialität ertragen zu können, baute ich die geheimen Ideale aus. Wie das verzweifelt und erhaben dröhnte, wenn die kleine Sektengemeinde in dem katakombenartigen Schulkeller am Reformationstag ein feste Burg schmetterte. Während draußen mein Vater versuchte, mit seinen Krücken die lachenden Kinder von den Fenstern zu vertreiben. Du bist durch die inneren Opfer immer kostbarer geworden. Ich musste so viel investieren in dich, dich erhöhen, damit die Umstände deiner Verehrung erträglich wurden. Ohne unser gemeinsames und mein ganz besonderes Gefühl der Erwähltheit wäre es nicht auszuhalten gewesen. Mit der psychischen Grundfigur der Erwählung, des auserwählten Volkes, hast du dir ja schon ganz zu Anfang einen kleinen Teil der Menschheit eingefangen, einen Brückenkopf aus dem Nichts gebildet. Weißt du, wie listig du mit den narzisstischen Bedürfnissen deiner Anhänger umgehst? Wie fein dosiert du die Grade der Erwählung und der Gottesnähe verteilen kannst? Wie virtuos du die Angebote von Geborgenheit, Führung, Glanz und Einzigartigkeit mischst, von den Strafangeboten einmal abzusehen, so dass sich jeder nach seinen ureigensten, geheimsten, niemals öffentlich eingestandenen Bedürfnissen bedienen kann? Du bist raffiniert und wirst dadurch mächtig, dass du die Angebote an alle anderen im Dunkeln lässt und im Grunde dich jeder so ganz im Stillen verehrt und verzehrt. Mit keinem Menschen habe ich zwischen meinem 6. und 18. Lebensjahr so viel geredet wie mit dir. Bedeutungsvoll war, glaube ich, dass du ein augenloses Wesen warst. Weil ich dir nie in die Augen sehen konnte, habe ich nicht gemerkt, dass du tot bist. Heute meine ich, du oder ein anderer, dem ich vertraute, hätte mich darauf aufmerksam machen müssen. Ich habe einen Toten verehrt, der immer mächtiger wurde in mir. Anders kann ich mir die Beschämung nicht erklären, die mich überkam, als ich endlich widerwillig merkte, dass du seit langem keine Lebenszeichen mehr von dir gabst. Ich habe mich einfach leicht angeekelt abgewandt. Obwohl du natürlich als Gefühl der Größe, als Verheißung möglicher Erlösung und als das Gefühl immenser Vergeblichkeit noch immer in mir bliebst. Ich habe versucht, dich durch Menschen zu ersetzen. Aber was waren sie schon neben deinem Bild? Alle waren sie von vornherein entwertet, weil ich deine abenteuerlich aufgeblähte Gestalt in mir trug, die Summe der Lügen über dich und das, was du an Freude und Geborgenheit hättest gewähren können. Ich habe es kaum geschafft, einem Menschen gerecht zu werden. Dein unbewusst in mir gebliebenes Bild hat alle verkleinert, verächtlich gemacht. Weil du ein ewiger Nörgler an mir warst, wurde ich zum Nörgler an den anderen. 10 Jahre lang habe ich gelebt mit einem riesigen Toten in meiner inneren Wohnung. Und danach habe ich 10 lange Jahre die Menschen, denen ich begegnete, neben deinem Bild als schäbige Zwerge gesehen, die mich nicht erlösen konnten. Du hast dich satt gesehen an meiner Bewunderung und Verehrung. Doch was hast du dafür gegeben? Kein noch so freundliches Lachen einer Frau oder eines Freundes ist an deine Macht über mich herangekommen. Ich glaubte den leuchtenden Augen nicht, hielt dieses Leuchten für leichtfertig angesichts deines unerschütterlich stummen Nein zu meiner Person. Ich habe das Leuchten in ihren Augen zum Erlöschen gebracht, weil es aus deinen Augen nie geleuchtet hat. Ich hielt die Zuneigung von wirklichen Menschen für Blendwerk, weil ich deine Zustimmung nicht finden konnte. Es mag sein, dass die Basis für meinen Selbsthass viel früher schon gelegt wurde, ehe du mir als neinsagende Gestalt eingegeben worden bist. Du aber hast ihn dann verwaltet und ausgebeutet, so dass ich keinem Menschen glauben konnte, wenn er sagte, er liebe mich. Ich habe das dann für Täuschung gehalten und ließ mich nicht heilen von dir, sondern dachte verächtlich über den Versuch, mich zu lieben. Genau genommen war ich jahrelang auf eine zynisch-bittere Weise gerührt, wenn sich die Zuneigung einer Frau deinem göttlichen Wissen um meine Wertlosigkeit entgegenstellen wollte. Du hast einen schlimmen Mechanismus der Zerstörung von Zuneigung in mir in Gang gehalten. Fing jemand an, mich zu mögen, lieferte er mir nichts anderes als den Beweis seiner Wertlosigkeit. Ich ahne, woher deine ablehnende Mächtigkeit mir gegenüber stammte. An meinem Hass bist du groß geworden. Je mehr ich meine Mutter hasste wegen ihres Verrats, weil sie mich, als ich ein halbes Jahr alt war, in Pflege weggeben musste, da mein Vater krank geworden war, je mehr ich meinen Vater hasste, weil er krank war, und die Brüder, weil sie sich breit machten, desto größer musstest du werden, um diesen Hass in Schach zu halten. Ich habe dich aufgepumpt, ebenso mit Wut wie mit Zuneigung. Und an meinen Strafängsten bist du groß geworden. Ich brauchte dich, Gottes Gebirge, als Schutzwall gegen meine Vernichtungswünsche. Du hast den Kreis nie hilfreich durchbrochen, sondern dich an meiner Not geweidet. Vielen, die dich rühmten und deine Wirklichkeit und Lebendigkeit beteuerten, magst du nicht so bedrohlich erschienen sein wie mir. Ich aber konnte mit niemandem reden über dich, sondern nur mit dir oder zu dir, dem Stummen. Über so lange, dunkle Jahre warst du mir die letzte Instanz. Tagelang kommt jetzt, während ich schreibe, nur Hass in mir hoch. Heute früh, während einer Schreibpause, habe ich plötzlich gewürgt und gekotzt. Meine Füße und Beine sind eisig in diesen Tagen. Nur wenn ich nach dir trete, ins Leere trete, kehrt die Wärme zurück. Du schenkst mir jetzt wieder häufiger jene so vertrauten Stunden vor dem Morgengrauen, als ich nur noch flehen konnte, lieber Gott, wirf mich nicht weg. Du scheinst die Stunden vor dem Morgengrauen zu lieben. Es ist die Zeit der Hinrichtungen, des Selbsthasses und des Gottesbesuchs. Es ist, als reiche die Zuversicht, in Ordnung zu sein, über eine ganze Nacht hin nicht aus. Plötzlich wird der Körper unruhig und die Zuversicht macht sich als Verdammnis breit. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, höhnst du mir entgegen. Überall in meiner früheren Welt hingen deine Tages-, Monats- und Jahreslosungen herum. Die Welt war vollgehängt mit deinen Sprüchen aus der Heiligen Schrift. Überall stieß ich auf Menschen, die selbstverständlichen Umgang mit dir hatten, gottgefällige und gottesselige Leute, von denen manche auch tatsächlich etwas ausstrahlten von der gelassenen Ruhe in Abrahams Schoß. So häuften sich für mich, nein, gegen mich, immer neue Gottesbeweise an. Als nähmen diese Menschen ihre Ruhe von dir und nicht aus freundlichen menschlichen Beziehungen. Bei manchen Verwandten lag das Losungsbüchlein der Herrnhuter Brüdergemeinde auf dem Frühstückstisch. Es verband sich dann trauter Kurzgottesdienst im Familienkreis mit dem Gefühl, dass du allein die Seelen mit Innigkeit und Wärme zu füllen vermagst. Denn in deinem Dienst öffneten sich ihre sonst herben und verschlossenen Seelen. Gemeinsam beten und singen war die intensivste Weise des Zusammengehörens. Du warst Familienkitt und Beziehungsillusion zugleich. Nur ich verbarg seit langem schon vor allen, dass ich verworfen war und konnte nur immer wieder heimlich gegen deine Antwortlosigkeit anrennen, in der Hoffnung, die Aussätzigkeit allmählich zu mildern. Immer wieder wurdest du mir als die Hauptquelle allen Trostes genannt. Ich kannte viele Bibelstellen auswendig, in denen du dich und deinen Sohn angepriesen hast als Zuflucht für alles Leid und als Quelle aller Freude. Nur für mich schienst du nicht zuständig zu sein. Ich donnerte an verschlossene Eisentore und kratzte am trockenen Kalk deiner Kirchenwände. Aber der Gedanke, dass alles Lüge sei, war so schaurig, dass ich ihn lange nicht zu Ende zu denken wagte. Es ist ja dann auch so, dass man das Leben ohne dich nicht auszuhalten glaubt. Sie nennen dich, oder du nennst dich selbst, das Fundament des Lebens in ungenierter Selbstanpreisung. Du hast mich dadurch von dem Versuch abgehalten, das Heil bei Menschen zu finden, die mir vielleicht hätten helfen können. Ich konnte mich schon gar nicht mehr öffnen, weil ich die Schande des Verworfenseins nicht zeigen wollte. Es gab einfach niemanden, zu dem ich hätte gehen können und sagen, ich schäme mich, aber Gott antwortet mir nicht. Und wenn ich es getan hätte, oder vielleicht auch einmal getan habe, bin ich wieder auf dich und die Intensivierung des Betens verwiesen worden. Ich war umgeben von Leuten, die den Gedanken nicht ertragen hätten, dass es dich gar nicht gibt. Sie haben mich alle immer wieder an dich verwiesen und verraten. Keiner war auch nur annähernd stark genug, ein Leben ohne dich für möglich zu halten. In einer mich vernichtenden Einmütigkeit haben sie deine Bedeutung gepriesen. Anderen mag ich vielleicht instinktiv misstraut haben und bin ihnen aus dem Weg gegangen. Und führe uns nicht in Versuchung. Deine Theologie ist ein geschlossenes Gebäude. Sie ist um Schlingen, die den Zweifelnden einfangen, matt setzen, nicht verlegen. Ich erinnere dich nur an eine deiner feinsten Denkfiguren, die sogenannten Sünden wider den Heiligen Geist. Wenn man einmal Angst hat vor dir, ist Theologie eine Art Spiel vom Hasen und vom Igel. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehest all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Psalm 139. Der Kommentator der sogenannten Stuttgarter Jubiläumsbibel, die ich zur Konfirmation erhielt, vermerkt hier über den Psalmisten und also über den Leser: In allen nur denkbaren Lagen weiß er sich vom lebendigen Gott beobachtet und in seinem Denken, Reden und Tun durchschaut. Die Worte, die ihm auf der Zunge liegen, ja die Gedanken, die noch ferne sind, die ihm selber noch nicht einmal zum Bewusstsein gekommen sind, Gott kennt sie. Weißt du, wie viel Drohung und Unentrinnbarkeit unter der Oberfläche dieser Lobpreisung liegen? Und was meinst du, wie solche Liederverse auf ein verwirrtes und verzweifeltes Seelenleben wirken, das vorübergehend die Orientierung verloren hat und eigentlich Menschen suchen müsste, die ihm weiterhelfen? Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Oder so nimm denn meine Hände und führe mich. Oder befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Gesungen nach den einschmeichelndsten Melodien, die einem in der Verlorenheit die Tränen in die Augen treiben, weil bei dir alles in Ordnung gebracht zu sein scheint. Sind Menschen je warmherziger zur Selbstaufgabe ermuntert worden? Sind kindliche Geborgenheitsbedürfnisse, Liebes- und Orientierungssehnsucht je inniger formuliert worden, um sie auf dich, einen riesigen Toten, zu lenken? Vieles von dem, was zu deinem Lobpreis und Gottesdienst erfunden worden ist, hat die Wirkung, einen süchtig zu machen. Wenn du einen einmal so weit hast, dass man diese Art von Seelennahrung akzeptiert und braucht und auf jene Sättigung hofft, die du in unwahrscheinlicher Dreistigkeit in deiner Schrift als unmittelbar greifbar anbietest, dann ist man verloren. Dein Angebot ist ausgerichtet auf die tiefsten, im Leben unerfüllt gebliebenen Sehnsüchte der Menschen. Was Menschen nicht geben können oder wollen, kannst du geben. Das Grauen im Morgengrauen, das ich durch Schreiben zu vertreiben versuchte, lässt nach und ich bereite mich auf den ersten Patienten heute vor. Dir verdanke ich die Erfahrung der schrecklichsten Dimension, sich verworfen fühlen. Seit einigen Jahren kann ich über lange Zeit verschont bleiben von dieser Erfahrung, doch bei bestimmten Formen liebloser Kritik bricht sie über mich herein. Dann öffnen sich in mir unkontrollierbare Schleusen, und du scheinst dieses Gefühl noch heute aus giftigen Kübeln über mir auszuschütten. Ich denke dann, keiner kann mich je lieben, und mein Leben ist im tiefsten Grunde vergeblich. Seit ich angefangen habe, dich mühsam zu durchschauen, bin ich eine Spur widerstandsfähiger gegenüber deinen heimtückischen Attacken oder den Spätfolgen deiner Herrschaft. Solange ich gefleht habe, Herr, wende dich nicht ab von mir, habe ich dich gestärkt in deiner erbarmungslosen Mächtigkeit, die nur zu mildern gewesen wäre durch die Unterwerfung. Gott sei mir armem Sünder gnädig. Später dachte ich, man habe mich eben einfach getäuscht, wie so viele schon, und wandte mich ab. Aber du steckst, obwohl du bereits tot warst, als man mich mit dir vergiftete, in der inneren Struktur. Und ich wusste lange keine Gegenwehr, wenn ich unbemerkt auf manche Institutionen Teile deiner Macht übertragen habe. Dann dachte ich, ich kann nicht glücklich sein, wenn mich Menschen an leitender Stelle in diesen Institutionen ablehnen. Und es überfiel mich etwas von jenem alten Gefühl der Verworfenheit. Manchmal fürchte ich, du könntest mich so weit gebrochen haben, dass ich im Ernstfall, wenn es um einen Widerstand auf Leben und Tod gehen sollte, nehmen wir an, gegen einen unmenschlichen, diktatorischen Feind, nicht fähig wäre, den absoluten Zorn oder die Ungnade des Mächtigen zu ertragen. Ich fürchte, du hast mich korrupt gemacht, weil ich auf deine Zustimmung und Gnade nicht verzichten konnte. Ich habe lange Zeit die Dimension der Verworfenheit zu verdrängen gesucht. Jetzt, da ich dir nachgehe in den Schlupfwinkeln meiner Seele, merke ich, ich kann erst frei sein, wenn ich es ganz ertragen kann, von dir nicht geliebt zu werden, selbst wenn es dich gar nicht gibt. Solange du in meiner inneren Struktur lebendig bist, werden auch Menschen die Macht haben, mich in jenes Gefühl des Verworfenseins zu stürzen. Wenn du in mir wütest, kommt kein Trost von außen an mich heran. Es geht mir erst besser, wenn ich gegen dich wüte. Und mit diesem Brief habe ich endlich ein Mittel in der Hand, deine Überfälle abzuwehren. Wenn ich mich nicht wehre, oder was viel häufiger ist, wenn ich mich quäle, ohne zu merken, dass du mich quälst, oder mich von anderen quälen lasse, ohne zu merken, dass sie im Grunde deine Stimme und dein Gewicht annehmen, dann kannst du dich von meinem Selbsthass nähren, der doch nichts anderes ist als das Abbild deines Gesichts in mir oder deiner Fratze, die mir keiner rechtzeitig gedeutet hat. Aber so viel weiß ich heute. Es ist ungeheuerlich, wenn Eltern zum Zwecke der Erziehung mit dir paktieren, dich zu Hilfe nehmen bei der Einschüchterung wie bei der Vermittlung fiktiver Geborgenheit. Es ist genauso ungeheuerlich, wie wenn dich Herrschende zu Hilfe nehmen bei der Knechtung ihrer Völker. Aber deine Geschichte ist ja nichts anderes als die Geschichte deines Missbrauchs. Du bist ein Geschöpf des Missbrauchs menschlicher Gefühle. Ich weiß, das haben dir inzwischen viele gesagt. Ich will es trotzdem noch einmal vor dich hinschleudern, weil ich weiß, wie viele gleich mir noch immer an dir leiden. Für viele meiner Generation bist du jedenfalls immer noch die Quelle gebrochener Unterwürfigkeit und quälender Selbstzweifel, auch wenn sie es schon gar nicht mehr wissen. Es ist wieder kurz vor Morgengrauen, und mir scheint, du willst mich mit einer Krankheit daran hindern, dich immer wieder als meinen schlimmsten Feind zu stellen. Warum sollte ich sonst plötzlich Fieber bekommen? Und weißt du, was du noch schickst, um mich vom Schreiben abzuhalten? Du wiederholst eines deiner ganz großen Bestechungsangebote der frühen Jahre. Es ist beschämend, dies niederzuschreiben. Die Innen- und Außenseite meiner linken Hand schmerzt plötzlich, als sei ein Nagel durchgetrieben fürs Kreuz. Es tut infam weh, aber der Schmerz verschwindet, wenn ich den Arm hochhalte und seitlich nach hinten führe, so wie ich es bei deinem Sohn auf vielen Golgatha-Bildern gesehen habe. Ich glaube, du dachtest, diese Warnung würde mich davon abhalten, es aufzuschreiben, weil mir das Geständnis einer so bis ins körperlich gehenden Identifikation mit deinem Sohn zu peinlich wäre. Aber umspielst du nicht die Fantasie von unzähligen Kindern, aus frommen wie aus unfrommen Familien, mit der Fantasie, sie seien als Christkind auf die Welt gekommen und wüchsen langsam zu einem Heiland heran, hinein in eine ungeheure Mission und Auserwähltheit? Sie verwenden einfach den sich anbietenden biblischen Stoff, um mit ihrem inneren und äußeren Elend umzugehen. Wäre ohne diese Tatsache Christus ein so häufiger Gast in den Träumen und Wahngebilden vieler Psychotiker? Also warum sollte ich mich schämen, dass du auch mich verführt hast, dein Sohn sein zu wollen? Eine Hoffnung ganz tief vergraben im Unbewussten, unzugänglich, lächerlich für den Tagesverstand, aber mächtig wirksam in der Lebensgestaltung als Größenwahn und Leidensbereitschaft, ja, Leidensgier. Du wirst wohl wissen, was sich da an verquälten Geständnissen in Beichtstühlen, seelsorgerlichen Gesprächen oder den Explorationen der Psychiater nach einem Ausbruch in den Wahn abspielt, die sich alle um das gleiche Thema drehen. Ich glaube, ich habe mich auch am Kreuz opfern wollen, nur um dein Sohn zu sein, weil von der Mischung aus Liebe und Mächtigkeit in deiner Person so oft die Rede ist in deinen Schriften oder in den biblischen Geschichten. Weißt du, dass in den letzten 20 Jahren mich immer wieder Leute, nicht gerade häufig, aber eben doch immer wieder, mit den Worten angesprochen haben, ich sähe aus wie das Leiden Christi, so trübselig und verquält? Und dass ich im Geheimen stolz war auf dieses Aussehen? Nicht beim Geständnis des Stigmatisierungsschmerzes in der Hand aber bricht wirklich tiefe Scham aus, sondern bei der Erkenntnis in den letzten Tagen, wenn ich mir eines der verborgensten Motive meiner Arbeit mit Delinquenten eingestehen muss, die Verbrüderung mit den Schächern am Kreuz. Jetzt wird mir auch deutlich, warum ich seit langem kein Gefängnis mehr betreten kann, warum ich Vortragseinladungen über Kriminalität so rüde ablehne, als sei eine große Gefahr mit einem öffentlichen Auftreten verbunden. Die absurde, egozentrische Frömmigkeit hinter meinem ganzen Engagement ist gefährlich bewusstseinsnah geworden. Und ich muss gefürchtet haben, dass mich das Publikum eines Tages schlagartig durchschaute und ich auf dem Podium wie auf einem Pranger stehe. Mir war bei solchen Einladungen zuletzt immer, als könnte plötzlich eine unbekannte Krankheit zum Ausbruch kommen. Ich versuche in den letzten Tagen, die Lieder zu verstehen, in denen du dich hast preisen oder anflehen lassen, als ich jung war. Länger als eine knappe Stunde kann ich nicht im Gesangbuch lesen, sonst werde ich so traurig und verwirrt, dass ich hinauslaufen muss. Und ich merke beim Lesen deiner Lieder, wie tief mich manche der Texte und Melodien berührt haben. Ich habe beim Lesen immer noch den halb unterirdischen Schulsaal für unsere Gottesdienste vor Augen, erlebe von Neuem das Sektengefühl, diesen Geschmack auf der Zunge, dass wir nur geduldet sind von den Andersgläubigen, die im Dorf den erfolgreicheren Gott haben. Und wie ich dann im Schulsaal den eigenen Gott aufgebläht habe, mich ins Rühmen verstieg, eine imaginäre Beruhigung und Befriedigung beim gemeinsamen Singen und Beten suchte. Du warst wirklich ein erstaunlich gewichtiger Teil meiner inneren und äußeren Wirklichkeit. Du hast dich manchmal wie ein leuchtender oder dunkler Nebel vor die Welt geschoben, soweit es sie überhaupt gab für mich, denn darin hast du es leicht gehabt, ich meine, im Beiseiteschieben der Wirklichkeit. Meine Familie hat nie viel von der irdischen Realität verstanden, noch weniger davon, irdische Realität zu beherrschen oder auch nur sie zu beeinflussen. Da warst du einfach eine immense Bereicherung, eine strahlende oder düstere Ergänzung der weltlichen Enge, oder umgekehrt, unsere unverstandene kleine Welt war eine Ergänzung, ein kleiner, halbwirklicher Anhang deines Gottesreiches. Das Jammertal eben, in dem es im Wesentlichen um moralische Bewährung ging. Du hättest gar nicht so in mir Fuß fassen können, ohne die soziale Ohnmacht der Familie. Es gab kaum ein Gegengewicht gegen dich. Du warst die Gegenwelt, die so viel Unverstandenes verständlich und erträglich machte. Es ist mir jetzt dir gegenüber wichtig zu schreiben, dass ich im Schwarzwald in einem komfortablen Hotel ein Zimmer mit Bad und Balkon bewohne, gestern Abend ein Hirschkalbsteak gegessen habe und triumphierend bei einem mit Kirschwasser angerichteten Eisbecher feststellte, dass ich deine missgünstige Präsenz, die wiedererwachte, ganz gut in Schach halten konnte. Hirschkalbsteak klingt in diesen Tagen fast wie eine Gotteslästerung. Und ich merke, dass ich es halb aus wachsender Zufriedenheit über diese deine allmähliche Entlarvung, halb doch noch aus Trotz gegen dich gegessen habe. Hier in dieser Gegend bin ich in Schülerzeiten Jahr um Jahr mit dem Brotbeutel herumgelaufen, oft mit Marmeladebroten darin, und du hattest die Armut gesegnet und hast versucht, mich mit ihr auf der Basis der Erwähltheit aller Armen für das Himmelreich zu versöhnen. Nur die schlechten Menschen prassen in den Hotels und Gaststätten, war deine Devise. Deshalb habe ich meist, vermeintlich gottselig und so voller Neid, meine Stullen im Freien verzehrt oder mir drinnen allenfalls eine nicht anstößige Erbsensuppe gegönnt. Wenn ich heute in dieser Gegend einen Skilift benutze, kann mich für einen Moment noch das Gefühl überkommen, das Grenze an Sünde. Die Traurigkeit beim Lesen in deinem Gesangbuch ist eine Mischung aus Ohnmacht, Resignation, Wertlosigkeit. Von dir geht eine Lähmung aller Initiative aus, ein Gefühl von Vergeblichkeit allen irdischen Tuns. Ich höre wieder die schrillen Stimmen älterer Frauen, die versuchen, beim Singen der Choräle in eine kleine Ekstase zu geraten, zumindest aber in das Gefühl, weggetragen zu werden. Bei den Männern ist es mehr die Lautheit, eine endlich erlaubte Selbstbetonung beim gesungenen Ruhme Gottes. Die meisten, die in den Schulsaal kamen, durften ja nicht laut sein im Leben. Sie mussten den Gemeindegesang abwarten, um überhaupt die Stimme erheben zu dürfen, um sich etwas von der Seele zu singen oder zu schreien und ein paar Augenblicke lang stimmlichen Selbstgenuss zu erleben. Es war auch für mich erhebend, wenn meine Stimme einzeln zwar wahrnehmbar, doch mit der Stimme der Gemeinde verschmolz. Im Grunde war es das Ziel aller Lieder, Verschmelzung zu bewirken und Andacht hervorzurufen. Und da deine Poeten und Musiker inbrünstig zusammengearbeitet haben, ist in die Lieder vieles eingegangen, was unwiderstehlich zur Verschmelzung und zur Andacht stimuliert. Ich werde dir eine Reihe von Liedern vorhalten und dir erklären, wie sie auf mich gewirkt, wie sie meine Täuschung über deine Realität vertieft haben. Es gibt einige, die mir heute noch die Tränen in die Augen treiben, weil sie verknüpft sind mit Momenten eines vollkommenen Geborgenheitsgefühls, eines Geborgten freilich, mehr geahnt als wirklich. Das ist ja das schlimme Geheimnis an dir, dass alles nur Verweisung ist auf etwas großartig Unwirkliches. Einige deiner Lieder, am meisten die von Paul Gerhardt, sind verknüpft mit Augenblicken, in denen meine Mutter es verstand, im täglichen Leben nicht ansprechbare oder formulierbare Gefühle singend oder betend so mit dir zu verbinden, dass sie plötzlich greifbar schienen, dass ihr Gesang dem Stimme verlieh, wonach wir uns alle sehnten. Der Mond ist aufgegangen, die güldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Ein anderes Lied will ich nennen, das viele Jahre hindurch gesungen und gebetet wurde. Mehr als 5 Gottesbeweise ist dieses Lied schwer, und es erfüllt mich immer noch mit einer Andacht, für die ich heute keinen Inhalt mehr habe. Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt. Ihr aber, meine Sinnen, auf, ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen, dies Kind soll unverletzet sein. Auch euch, ihr meine Lieben, soll heute nicht betrüben kein Unfall noch Gefahr. Gott lass euch selig schlafen. Stell euch die güldenen Waffen ums Bett und seiner Engelschar. Es sind Lieder, die, mit der Stimme meiner Mutter gesungen, auch starke Kinderängste gebannt oder gemildert haben. Sie haben das Gefühl vermittelt, die Eltern verwalteten einen Teil deiner tröstlichen Macht und seien fähig, sie uns mitzuteilen. In diesen beiden Liedern lag ein Stück verdichteter Harmonie, Stimmungen am Übergang von Wirklichkeit und Verweisung auf unwirklich Wunderbares. Wenn der Vater gar mitbrummte und ebenfalls im Einklang mit dir schien, war die Welt in eine feierliche Schönheit getaucht. Uns alle schien dann ein ungeheuer kostbares Band zusammenzuhalten, das im Alltag verschwand und dann plötzlich wieder, aber immer nur mit deiner Mithilfe, zu leuchten begann. Im Grunde hattest du also unser aller Seelen gepachtet, so dass wir ohne dich einander keine Gefühle mitteilen konnten. Und in diesen beiden Liedern wurden wesentliche Gefühle annähernd Sprache und zwischen uns fühlbar gemacht. Sie haben die Mauern der Verschlossenheit vorübergehend niedergelegt. Es waren Familien, keine Gemeindelieder. Das muss ihre Kostbarkeit ausgemacht haben. Es sind Verse fast ohne Theologie, ohne Sünde, Schuld und Gnade. Sie drücken einfach nur den Übergang von Unruhe zu Geborgenheit aus. Die Erfahrung war eben, dass ein wirkliches Zusammengehören nur durch den Umweg über dich möglich war. Und da dieses Gefühl des Zusammengehörens unentbehrlich war, wurdest auch du unentbehrlich. Ich war fromm, weil du der Zugang zu sonst Unzugänglichem warst. Das Wichtigste an deiner Substanz im Guten war das Spüren elterlicher Zuneigung, die sonst natürlich vorhanden, aber verborgen, unaussprechbar war. Bevor der Flüchtlingsstrom nach dem Krieg auch fahrradfahrende Pfarrer und Vikare zu uns in den dörflichen Schulsaal brachte, die sich in der Schulküche im Keller den im schwarzen Köfferchen mitgeführten Talar überzogen, ist mein Vater mit mir manchmal mit seinem mit Armeskraft fortbewegten Invalidenwägelchen über Land gezogen, in den Gottesdienst in der kleinen Kreisstadt. Ich glaube, vieles an diesen frommen Exkursionen war ebenfalls Gottes Beweis, dass er sich mit mir allein aufmachte in die Stadt, dass wir des Gottesdienstes wegen eine Stunde lang fuhren oder wanderten. Die Größe der Kirche, die Lautheit der Orgel, aber mehr noch, seine Gesten und seine Haltung, die ich scheu beobachtete, den gesenkten Kopf, seine Ergriffenheit, die Tatsache, dass er mit dir in einem wirklichen Gespräch schien, seine Verehrung für dich, das war ungeheuerlich. Denn er erschien mir trotz seiner Krankheit noch riesig damals. Sein gesenkter Kopf, sein Singen, eine Art von Verwandlung, als ob er selbst vor jemand Riesigem und Verehrungswürdigen stünde, der nur mir nicht sichtbar war. Den riesigen Vater vor dir in Demut zu sehen, ist eindrucksvoll. Und gerade das alles so sprachlos war zwischen uns, hat dich für mich in eine so archaische Größe und Unnahbarkeit gehoben. Über unserem Heimweg lag dann eine Atmosphäre der Andacht. Es mag sein, dass mein Vater ohne mich gar nicht losgezogen wäre. Es hatte also etwas mit der Einführung des kleinen Jungen in ein Vermächtnis zu tun, das aber mit Worten nicht erklärbar war, sondern nur durch eine Expedition. Ich nehme an, dass er mir auf dem Heimweg manchmal biblische Geschichten erzählt hat und dass in ihn, neben mir 4- oder 5-Jährigem, seine Kinderfrömmigkeit zurückkehrte, wobei die Weltkenntnis von ihm abfiel wie ein in der Andachtsstimmung unbrauchbarer Teil seiner Person. Und da er nicht wirklich mit mir reden konnte, erzählte er mir biblische Geschichten. Und in dieser Welt gab das die größte uns erreichbare Nähe. Ich staunte ihn dann an, weil er so viel vom lieben Gott wusste. Er selbst hatte seinen Vater als Menschen wohl am deutlichsten erlebt, wenn er auf der Kanzel stand und es ihm dort gelang, sein Herz zu öffnen. Auch er musste schon aus den Veränderungen des Stimmklanges bei den verschiedenen Formen, in denen sein Vater mit Gott umging, auf Gefühle bei diesem herben Pfarrer schließen, die Möglichkeit von väterlicher Güte erahnen. Ich glaube, die Wanderungen mit meinem Vater in die Kirche waren Stufen eines Vermächtnisses, wobei der Inhalt des Vermächtnisses, von den erzählten Geschichten abgesehen, geheimnisvoll blieb, eine Atmosphäre der Verehrung und Andacht, in die auch die Natur einbezogen war oder Teile von ihr, Wolken zum Beispiel, Lerchen, fliehendes Wild oder kreisende Raubvögel, Feldkreuze und Kirchenglocken. Alles war in deiner Hand. Rückblickend scheint mir aber auch, dass sich mein Vater mit dem, was er mir über dich erzählt hat, vor mir geschützt hat. Viele Fragen endeten vor einem Geheimnis, mit einem Verweis auf dich. Beide Eltern müssen ein Interesse gehabt haben, ein unmittelbar psychisches, meine ich, immer auf dich zu verweisen, Kompetenz und Verantwortlichkeit abzutreten, meine Ungeduld und Wut wie mein Bewunderungsbedürfnis auf dich zu lenken, weil Wut wie Bewunderung allzu schmerzliche Gefühle in ihnen ausgelöst hätten. Ihre Selbstverachtung verlangte, dass die Bewunderung und Idealisierung an ihnen vorbei dir zufloss und ebenso die Enttäuschung, die darauf folgen musste. Vieles in den Liedern ist ähnlich angelegt. Das permanente, übertriebene Danken, der Lobpreis, die Bewunderung, das Flehen um Gnade. Sieh dir Luthers Einleitungsspruch zum neuen Gesangbuch an, der uns immer an das Singen herangeführt hat. Zeugnis für dich habe ich oft genug ablegen müssen, oft unter demütigenden, aber stolz ertragenen Bedingungen. Jetzt lege ich Zeugnis gegen dich ab. Warum sollte ich das Unheil, das du in mir angerichtet hast, verschweigen? Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer solch's mit Ernst gläubet, der kann's nicht lassen, er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. Harmonium, Klavier und Orgel waren für mich Choralinstrumente, die meine Mutter zum Zwecke der Gesangsbegleitung für die Gemeinde bedient hat. Ich glaube, ich war mächtig stolz, dass sie den Gesang in Gang und Schwung hielt und sich durch Blicke und Nicken mit dem Pfarrer am Altar über die Einsätze verständigte. Überhaupt musste der Gang des Gottesdienstes mit meinen Eltern vorher abgesprochen werden, die für den äußeren Rahmen Musik, Säuberung des Schulsaals, Entzünden der Kerzen, Blumenschmuck und das Anschlagen der Lieder zuständig waren. Ich war ergriffen, wenn der Saal mit den Klappstühlen an den Festtagen brechend voll war, und litt mit der Familie, wenn an Schönwettersonntagen die Hälfte der Stühle unbesetzt blieb. Mein Vater war Synodaler und musste gelegentlich mit gewichtiger Miene zu den Kreissynoden fahren, wo über Kirchenneubauten beraten wurde, Glockenkäufe, Veränderungen in der Liturgie und über die Verwendung der Festkollekten. Die Gegenstände schienen so wichtig, dass vor uns Kindern nie darüber gesprochen wurde. Ich glaube, er war stolz, dass er im Kreis der Theologen als religiös gebildeter Laie ein Wörtlein mitzuberaten hatte. Und das teilte sich mir mit. Ebenso beeindruckten mich die Listen mit allen Gemeindemitgliedern, die Buchführung über die Kollekten und vor allem die Wohltätigkeit der Eltern, der Trost und Beistand, den sie oft kranken oder verzweifelten Gemeindemitgliedern spenden konnten. Ihre selten alarmende Gottesgeschäftigkeit war ein stets erneuter Beweis für deine Existenz. Und ich erinnere mich mit Widerwillen an das jahrelange Schwanken zwischen Glauben, Andacht und Bewunderung und der intellektuellen Verachtung, die mit dem Herannahen des Abiturs immer stärker wurde. Oft mischte sich Wut hinein, wenn deine Existenz sogar unsere Wohnung überschwemmte, wenn das Wohnzimmer beim Nachhausekommen durch Frauen und Mütter Nachmittage besetzt war oder die Kinder sich vor dem Kindergottesdienst bei uns versammelten. Es war Wut und Erstaunen gleichzeitig, dass du den Eltern bedeutsamer warst in vielen Stunden als die eigenen Kinder und dies mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass der Zweifel an deiner Realität absurd gewesen wäre. Ein Teil meiner Wut auf dich kommt daher, dass wir Kinder eingespannt wurden in die Gottesgeschäftigkeit der Eltern. Aber eine grundsätzliche Weigerung, mit frommen oder tröstlichen Botschaften oder dem Stapel neuer Kirchenblätter durch den Ort zu radeln, hätte eine unerträgliche Spaltung in der Familie bewirkt. Die Konflikte waren nicht auszuhandeln. Und so bliebst du und der Dienst an dir undiskutiert. Und das erklärt, warum dein Bild so unverändert mächtig im seelischen Keller fortbestand. Der Gemeindegesang war immer wieder mächtig wirksam gegen die Zweifel. Und wie für alle Hauptthemen der Theologie und der Gottesbeziehung gab es spezielle Lieder gegen aufkommende Zweifel, unter deren Schutz ich mich für eine Weile flüchten konnte. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Merkst du nicht des Satans List? Er will durch sein Kämpfen deinen Trost, den Jesus Christ dir erworben, dämpfen. Es hilft nicht wirklich gegen eine Depression, sondern intensiviert nur das Beten und die Schuldgefühle. Denn unter deiner Gnade hätte ich ja vor Freude überquellen müssen, wäre ich dem Tenor so vieler Lob- und Dankeslieder gefolgt, die sich überschlagen vor Begeisterung über deine Werke am Menschen. Doch gegen Zweifel gab es die Medizin des frommen Gesangs. Ich lieg im Streit und widerstreb, hilf, o Herr Christ, dem Schwachen. An deiner Gnad allein ich kleb, du kannst mich stärker machen. Komm nun Anfechtung her, so wehr, dass sie mich nicht umstoße. Du kannst machen, dass mir's nicht bringt Gefähr. Ich weiß, du wirst's nicht lassen. Und gottesselige Poeten versicherten laut genug, dass das Gebet erhört würde. Gelobt sei Gott und hochgepriesen, denn mein Gebet verwirft er nicht. Er hat noch nie mich abgewiesen und ist in Finsternis mein Licht. In vielen Gebeten wurde ums rechte Beten gebetet. Daraus konnte ich entnehmen, dass es anderen bei ihren Versuchen, dich zu erreichen, gelegentlich ähnlich jämmerlich zumute sein musste. Häufiger war der gesungene oder geschmetterte Appell zum gemeinsamen Aufschwung. Lass die Zungen brennen, wenn wir Jesum nennen. Führ den Geist empor, gib uns Kraft zu beten und vor Gott zu treten. Sprich du selbst uns vor. Gib uns Mut, du höchstes Gut. Tröst uns kräftiglich von oben bei der Feinde toben. Falls du unansprechbar bliebst, fiel es auf mich zurück. Wenn die anderen gejubelt haben, habe ich natürlich mitgejubelt und manchmal gelang es ganz mit einzustimmen. Das waren Höhepunkte der Verschmelzung. Und ich konnte mich, solange der Gesang und das Harmonium tönten, wieder einig wissen mit der frommen Schar der Brüder und Schwestern im Herrn. Das Gerede von der Seelenverwandtschaft in dir hat mich tief beeindruckt, weil es mir Hoffnungen gemacht hat in meinen Kontakt- und Beziehungsstörungen, erst recht, wenn wie in vielen Liedern und Texten von der Schar der von dir Auserwählten die Rede war. Aber ich will erst noch ein paar zu Herzen gehende Jubellieder zitieren, bevor ich zum Thema der Erwählung im Gesangbuch komme. Gründe zum Jubeln gab es das ganze Kirchenjahr über. Bei diesen Liedern quoll aus der sonst eher dumpfen Gemeinde etwas wie eine gottestrunkene Ekstase. Manche Pfarrer oder Vikare waren Meister in der stimmlichen Orchestrierung des ekstatischen Gesanges. Sie wirkten dann wie mächtige Führer zum Heil und mögen sich auch so gefühlt haben beim Singen. Es war eine gemeinsame Regression in einen viel selbst- und gottesgewisseren Zustand, als er beim Predigen je zu erreichen ist. Du, meine Seele, singe wohl auf und singe schön dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werd. So sangen wir zu Pfingsten. Wer die Musik nicht hört, die vollgezogenen Register am Harmonium oder an der Orgel, das gewaltige Ritardando am Versende, erfasst die Macht des Getöses nicht. Frohlocket, jauchzet, rühmet alle, erhebet ihn mit Lobgesang. Sein Lob tön im Posaunenschalle, in Psalter und in Harfenklang. Auf alle Völker jauchzt zusammen, Gott macht, dass jeder jauchzen kann. Sein Ruhm, sein Lob muss euch entflammen. Kommt, betet euren König an. Mehr pietistisch, seelenvoll klang der folgende Vers zum Abendmahl. Drum jauchze meine Seele hell aus der Sündennacht. Verkünde und erzähle die tiefe Wundermacht, die unermesslich süß ein Born der Liebe quillet und jeden Jammer stillet, der fast verzweifeln ließ. Ich sah die heimlichen Tränen in den Augen vieler, die geröteten Gesichter. Manchmal ergriff mich selbst ein Schauder. Ich hoffte natürlich stets auf Wiederholungen dieser frühen Gefühle wohliger Ergriffenheit, die denen gleichen mögen, die ein Kind empfindet, wenn es die Eltern im Gewühl für einen Augenblick verloren hat, zu weinen beginnen will und sich plötzlich und unerwartet hoch hinaufgehoben fühlt auf die Schultern des Vaters. Und ein Kummer, der gerade in Verzweiflung übergehen wollte, löst sich plötzlich fast lustvoll auf in freudiges Schreien. Und ich bin sicher, dass viele der anderen Singenden an solche Zustände anzuknüpfen suchten. Andacht, ahnungsvolle Erwartung und Freude sind kunstvoll gemischt in der folgenden Strophe, die auf Erhöhung und Verschmelzung mit Gott zustrebt. Macht hoch die Tür macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Alle diese Lieder habe ich dutzende Male gesungen, schwanken zwischen Verschmelzung, Hoffnung und Zweifel. Einmal gedemütigt, den Verstand verratend, ein andermal trotzig die Welle von ungerichtetem Gefühl verleugnend, die damit verbunden war. Wollte ich überhaupt Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit und Übereinstimmung erleben, so musste ich singen und glauben. Wollte ich die Selbstachtung wahren, so musste ich trotzig schweigen und mich in die Verachtung der Brüder und Schwestern retten. Aber schließlich gab es zwischen dir, mir und den Brüdern und Schwestern den Erwählungsvertrag, mit dem du mich lange noch gehalten hast. Zur Erwählung gehörte, dass man bei dir, jenseits aller Selbstzweifel und Identitätskämpfe, einen sicheren Platz, sichere Identität haben sollte. Dass man vor aller Zeit beim Namen gerufen war, und das schmeichelte tief dem kindlichen Narzissmus. Vor der Geburt schon in eine riesige Namenstafel eingemeißelt zu sein, mit allen anderen, die du gerufen haben willst. Und geliebt war man lang, bevor man dafür Menschen brauchte. Herrgott, Vater, mein starker Held, du hast mich ewig vor der Welt in deinem Sohn geliebet. Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut. Er ist mein Schatz, ich seine Braut, drum mich auch nichts betrübet. Ah ja, ah ja, himmlisch Leben wird er geben mir dort oben. Ewig soll mein Herz ihn loben. In der Autobiografie eines Großonkels, Pfarrerskind auch er und späterer Theologe, fand ich eine Stelle, die berichtet, dass bei einer Familienwanderung ein Gewitter ausbrach und wo die Frömmigkeit der Lieder ganz unmittelbar als Frömmigkeit des Alltags spürbar wird. Einmal aber wurden die Wanderer auf einem solchen Ausflug vom Gewitter überrascht. Man hatte Kaffee kochen und Pilze suchen miteinander verbunden und sie hatten einen guten Tag. Da begann es warm und stoßweise zu wehen, schwere Tropfen fielen und verlöschten auf dem heißen, verlangenden Boden, bis das Gewitter mit Donner und Blitz und Regenschauer einsetzte. Reinhard sieht immer noch deutlich den Vater, wie er mit Pilzen beladen dem Zug vorausging. »Schreitet nur tüchtig aus, Kinder, wir sind bald daheim, dann gibt es etwas zu essen. Gewitter muss es auch geben, wir werden vom Blitz nicht getroffen. Der da droben kennt uns ja.« Wenn nicht von Ewigkeit her, so konnte ich doch sicher sein, dass der Tag meiner Geburt der Zeitpunkt des unermesslichen Gnadenaktes war. Friede, Fürst, ich ward erkoren am ersten Tag, da ich geboren, zu deinem selgen Gnadenkind. Du gabst mir des Himmels Gaben, weil wir nichts Gutes eigen haben und ohne dich verloren sind. Zeitlich davon abweichend, aber dafür umso inniger, geriet ich schon weit früher in den Stand der Erwählung. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Es ist die kindliche Urfantasie, dass sich die Eltern das Kind genau so und so lang schon gewünscht haben, wie es ist. Und dass gar nichts Zufall und alles nur liebevolle Absicht und Erwählung ist. Aber dass nun du, in dessen Hand die mächtigen Eltern selbst zu sein schienen, mich erwählt haben wolltest, das ist für ein Kind, das mitunter tiefe Zweifel hat, ob es willkommen und akzeptabel sei, ein erschütterndes, unwiderstehliches Sonderangebot. Und je mehr sich die Lieder zu Tod und Jenseits hin orientierten, desto eindeutiger wurde die Erwähltheit. Wie werd ich dann so fröhlich sein, werd singen mit den Engelein und mit der auserwählten Schar auf ewig schauen, dein Antlitz klar. Sehr oft sind die Texte klar durchdrungen von einer Psychologie der Entschädigung. Was für ein Volk, was für ein edle Schar kommt dort gezogen schon? Was in der Welt von Auserwählten war, trägt nun die Ehrenkron, die Jesus mir, der Herre, entgegen hat gesandt, da ich noch war so ferne in meinem Tränenland. Deine schmeichelhafte Erwählung wurde gerade dann spürbar, wenn es einem ordentlich schlecht ging. Denn seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter seint, dennoch, wenn ich's recht erwäge, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein Gedenke und mich von der schnöden Welt, die uns hart gefangen hält, durch das Kreuze zu ihm lenke. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Meine Grundgefühle dir gegenüber scheinen mir Wut und Trauer. Wut über die jahrzehntelange Täuschung, die Qualen, die Zweifel, die vergeblichen Hoffnungen. Wut über die Beschämung, die mich überkommt, sobald ich mir vergegenwärtige, dass ich wie ein Bettler hinter dir hergelaufen bin, mich selbst verleugnet habe. So wie du es mit mir getan hast, könnte ein Mensch den anderen gar nicht zum Narren halten. Als ich zu spüren begann, dass ich jahrelang einer Fata Morgana nachgelaufen bin, einem Gerücht, einer Geborgenheitsfiktion, die doch so sehr mit Angst und Drohung vermischt war, versuchte ich lange Zeit krampfhaft, die Augen vor der demütigenden Entdeckung zu verschließen. Ich intensivierte die Glaubensanstrengungen, um nicht völlig ins Wanken zu geraten, und weil sich kein diesem erhofften Glauben ähnlicher Halt bot. Vielleicht kann ich überhaupt erst heute anfangen zu ertragen, dass es dich nicht gibt. Ich meine, nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Seelenleben, den erhalten gebliebenen Kindergefühlen. Und musste das Thema unberührt lassen, solange ich für die große Wut und die große Trauer nicht stark genug war. Denn der Trotz, in dem ich lebte, hat ja unbewusst noch mit dir gerechnet. Der sich Auflehnende weiß, dass es den Gegner gibt, dem man trotzt oder den man herausfordern will. Ich habe mich in den Therapien mit den frühen Bildern der Eltern herumgeschlagen, aber nicht mit dir. Obwohl oder weil du die weit ungeheuerlichere Person warst. Die frühen Elternfiguren, selbst wenn sie zu Phantomen und Monstern verzerrt erscheinen, haben Konturen, während du konturlos allumfassend bist. Unheimlich in der Vielfalt der angemaßten Funktionen, als überväterliche oder übermütterliche Person, liebevoll und bergend, als zorniger Richter, Schöpfer, Abgrund, alles durchdringende Substanz und totales Objekt, verwirrend und erschreckend. Doch selbst dies wird noch von deinen Poeten und Sängern gepriesen, dass du das totale Geheimnis bist. Und ein Teil der Beziehung der tieferen Person zu dir ist ja gerade staunende und eingeschüchterte Verwirrung. Heilge Lust und tiefes Bangen nimmt mein Herze jetzt gefangen. Das Geheimnis dieser Speise und die unerforschte Weise machet, dass ich früh vermerke, Herr, die Größe deiner Stärke. Ist auch wohl ein Mensch zu finden, der dein Allmacht sollt ergründen? Dein Geheimnis ist, dass du dem Kind auf allen seinen seelischen Ebenen als ein riesiges Objekt dargestellt wirst. Das reicht von der frühen Verschmelzung, der Symbiose mit der allumfassenden Mutter, über den zürnenden Gesetzgeber und drohenden oder belohnenden Vater, bis zum übermächtigen Weltenfürst, der so großartig ist, dass man wiederum nur mit ihm verschmelzen, ihn anstaunen kann, um nicht zu vergehen. Deine Schrift wie deine Lieder sprechen in subtiler Weise alle Kinderängste und Sehnsüchte an, selbst die noch unerforschten, und umso stärker, je weniger sie bei realen Menschen einen Widerhall finden. Ich will dir also sagen, obwohl es dir schon oft gesagt worden ist, je mehr du von Menschen verehrt oder gefürchtet wirst, desto weniger war ihr frühes Beziehungsleben in Ordnung. Du bestehst aus Verweisung, Entschädigung, Ersatz, bist ein Destillat aller frühen, unerfüllten Ahnungen und Ängste. Willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören allzeit im Herzen dies heilige Wort. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßste und Allergewisste, aus allen Schätzen der edelste Hort. So einfach ist das. Eine Ansammlung von Superlativen, die nicht zu greifen, nur anzustaunen sind. Je mehr du die Konturen verlierst, desto tiefer sind die Schichten, die im Unbewussten angesprochen werden, desto elementarer ist die Geborgenheit, die verheißen wird. Gott selbst wird sein mein Speis und Trank, mein Ruhm, mein Lied, mein Lobgesang, mein Lust und Wohlgefallen, mein Reichtum, Ziert und Werte Kron, mein Klarheit, Licht und heile Sonn, in ewiger Freud zu wallen. Ja, dass ich's sag mit einem Wort, was mir Gott wird bescheren dort, er wird sein Als in allen. Man braucht nur die Liedtexte genauer zu studieren. Daran erkennt man, dass sie sämtliche in der Psychoanalyse bisher bekannt gewordenen Übertragungsformen, einschließlich der narzisstischen wie der psychotischen, enthalten. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitten, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Oder ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Treuster Jesu, du bist mein. Drücke deinen süßen Jesusnamen brennend in mein Herz hinein. Mit dir alles tun und alles lassen, in dir leben und in dir erblassen. Das sei bis zur letzten Stund unser Wandel, unser Bund. Die Verschmelzung kann sich zwischen dir und einem Einzelnen ereignen oder zwischen dir und der ganzen Gemeinde, die dann nicht mehr die Mühsal der Individuation zu tragen hat. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu, er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Wer sich mehr nach der Zugehörigkeit zu einem absolut grandiosen Gott sehnt, um mit den Gefühlen seiner Winzigkeit umzugehen, wird lieber singen: Siegesfürste, Ehrenkönig, höchst verklärte Majestät, alle Himmel sind zu wenig, du bist drüber hoch erhöht. Sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, wenn mein Glaubensaug betracht deine Glorie, deine Macht? Im Gesangbuch wie in der Bibel fällt mir inzwischen auf, wie genau du die narzisstischen Sehnsüchte deiner Gläubigen erfasst hast, die umso stärker sind, je miserabler ihre reale Umwelt war. Doch ebenso sind die Gefühle der Verlorenheit, die Sehnsucht nach Führung, Versorgung, ja Fütterung, Tränkung, Schutz und Beschenktwerden angesprochen. Ein Katalog frühelterlicher Funktionen, die du alle natürlich viel besser ausfüllen kannst als sie, vorausgesetzt, der Empfänger ist einfältig und reinen Herzens. Hier ein Lied, das mich, wie leicht, zu Tränen bewegte, weil ich in meiner langen Orientierungslosigkeit geglaubt habe, Trost daraus entnehmen zu können, aber auch weil bei seinem Singen und Beten spürbar wurde, mit wie tiefem Vertrauen sich die ratlosen Eltern an dich wandten. Es war ein Lied, bei dem ich manchmal ihre Stimme zittern hören konnte. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Hier eine typische Verweisung vom mütterlichen oder väterlichen Gesicht auf dich, vermutlich seelisch wirksam in einer Phase, in der das Kind das elterliche, beruhigende Gesicht vor dem Einschlafen als beschützende innere Instanz aufrichten sollte und wo dann einfach du ihm hingehalten wirst, als nie versagender Ersatz. Nun sich der Tag geendet, mein Herz sich zu dir wendet und danket inniglich, dein holdes Angesichte zum Segen auf mich richte, erleuchte und entzünde mich. Auch wo das Gespräch mit Menschen nicht funktioniert und keiner des anderen innere Vorgänge versteht, weil es keine Sprache gibt oder einfach weil bestimmte Bereiche der Seele ohnehin dir gehören, wirst du als guter, immer verfügbarer Ersatz fürs fehlende Menschliche angeboten. Vielleicht auch, weil durch dich so viele Bereiche mit Scham überdeckt sind. Oder einfach, weil du eben viel mehr wert bist und viel mehr verstehen kannst als die Mitmenschen. Er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen. Und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, steht in der Mitten, hört bald und gern der Armen bitten. Gib dich zufrieden. Weißt du, dass meine Mutter, als einmal von der Offenheit in der Beichte oder in der Psychotherapie die Rede war, meinte, die meisten Dinge, die sie beschäftigten, könnte sie doch nie einem Menschen, sondern nur dir anvertrauen. Die Eltern sind als Kinder schon in deinen seelischen Gotteskäfig gesetzt worden. Du standst schon mit ihren Eltern und Großeltern im Bunde und warst schon an deren Einschüchterung beteiligt, so sehr, dass es Menschlichkeit nur von dir durchtränkt und deformiert gab, bis zur Unkenntlichkeit indirekt und vom freien Austausch der Gefühle weit weg stilisiert. Ich glaube, sie haben oft nachts nebeneinander gelegen und gleichzeitig still zu dir über das gleiche Problem gebetet, wenn das Reden nicht möglich war. Denn was Gott tut, das ist wohlgetan. Er wird mich wohl bedenken. Er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken für Arznei. Gott ist getreu. Drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Fügsamkeit und Ergebung hast du verlangt. Im Liede habe ich's herbeigefleht, im Chor. Und wieder fällt mir auf, wie fein suggestiv der Übergang ist, die Verweisung auf Gottes immer richtigen Ratschluss. Am wirksamsten wohl in einer Zeit, wenn man mit den Zweifeln an der Weisheit der Eltern umzugehen hat. Der idealisierte Größere, neben dem die Eltern ruhig klein werden dürfen, steht daneben und wartet, bis die Bedürfnisse statt zu reifen auf ihn übertragen werden. Wie's Gott gefällt, lass ich's geschehen. Ich will mich drein ergeben. Wollt ich seinem Willen widerstehen, umsonst wär all mein Streben, derweil fürwahr all Tag und Jahr bei Gott sind ausgezählet. Ich schick mich drein, geschieht's, soll's sein, so sei's bei mir erwählet. Und wenn mir das Zurechtkommen auf der Welt ein wenig zu schwer vorkam, dann habe ich eben gesungen, Seele, was ermüdst du dich in den Dingen dieser Erden, die doch bald verzehren sich und zu Staub und Asche werden? Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Du warst eine Person, der gegenüber Erwachsenwerden wie Sünde erschien, weil Einfalt und Infantilität dir doch das Liebste sind. Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn das Himmelreich ist ihr, heißt es in der Bergpredigt. Und Theologen mögen lange erklären, dass mit geistlicher Armut nicht Dummheit gemeint ist, aber es hat mir trotzdem ständig Angst gemacht vor meinem wachsenden Verstand, der immer mehr vom Teufel vergiftet schien. Zur Einsegnung bekam ich dann, vom Pfarrer selbst ausgesucht, als Konfirmationsspruch geschenkt: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche Salomos 3, 5, 6. Und ich hatte dann noch mehr Angst vor mir selbst und dem offensichtlich gefährlichen Instrument der Vernunft, das auch in mir war. Gesungen lautete das blinde Vertrauen auf dich und die Angst vor der Klugheit so: Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugheit prellt. Du wirst es ertragen müssen, dass manchmal pubertärer Hass hochkommt und meine Sprache scharf wird, als könnte ich dich wirklich treffen und Rache nehmen für 20 Jahre bewusster und 35 Jahre unbewusster Andacht und Gläubigkeit. Mindestens der Fixierung auf deine in mir schlummernden Überreste. Selbst im Lied noch wurde suggeriert, dass man sich in seelischer Not nicht an Menschen wenden soll, sondern an dich, weil du der oberste Kummerverwalter sein wolltest. Denn die Kummerverwaltung machte den größten Teil deiner Existenz aus. Allein zu dir, Herr Jesu Christ, mein Hoffnung steht auf Erden. Ich weiß, dass du mein Tröster bist. Kein Trost mag mir sonst werden. Von Anbeginn ist nichts erkoren. Auf Erden ward kein Mensch geboren, der mir aus Nöten helfen kann. Ich ruf dich an, zu dem ich mein Vertrauen han. Dabei war doch der Hauptkummer der, den du selbst in mir angerichtet hast. Durch die Allgegenwart von Sünde, Schuld und Abhängigkeit von deiner Gnade. Ich traute mich manchmal ja kaum auf die Straße vor Scham über mich und nicht unter die Leute vor lauter Schuldgefühl. An die Kette des schlechten Gewissens hast du mich gelegt, der ewigen Unzufriedenheit mit mir selbst, des ewigen Ungenügens vor deinen Forderungen. Und auch hierzu die passenden Lieder. Denn im Lied drängt alles tiefer ein, tiefer als in die Predigt. Und zwar deshalb, weil die Mechanismen der Identifizierung, des Mitmachens, der inneren Beteiligung stärker sind. Die Prediger waren manchmal einfach zu komisch, zu falsch im Ton, als dass ich ihnen wirklich hätte glauben können. Die Melodien hingegen, von der Mutter gespielt, wurden für mich zum Gottesbeweis. An den Liedern habe ich hören gelernt, und da fast alle ungeistliche Musik zu Hause tabu war, gehörten für mich zur Musik auch die mitschwingenden, frommen Texte. Was soll ein Kind mit der Erbsünde anfangen? Aus tiefer Not lasst uns zu Gott von ganzem Herzen schreien, bitten, dass er aus seiner Gnad uns woll vom Übel befreien. Und alle Sünd und Missetat, die unser Fleisch begangen hat, als Vater uns verzeihen. Sie wurde uns so lange eingetrichtert, bis wir von der eigenen Schlechtigkeit überzeugt waren. Wer nicht glaubt dieser großen Gnad, der bleibt in seinen Sünden und ist verdammt zum ewigen Tod tief in der Hölle gründen. Nichts hilft sein Eigenheiligkeit, all sein Tun ist verloren. Die Erbsünd macht's zur Nichtigkeit, darin er ist geboren, vermag sich selbst nicht helfen. Dass du vor 2 Jahrtausenden deinen Sohn hast opfern müssen, wurde natürlich ein Teil meines Schuldenkontos. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Ich war mitschuldig am Leiden Christi, weil du für mich ihn glaubtest kreuzigen lassen zu müssen. So schlecht war ich von Geburt an. Ach, das hat unsere Sünd und Missetat verschuldet, was du an unserer Statt, was du für uns erduldet. Ach, unsere Sünde bringt dich an das Kreuz hinan, o unbeflecktes Lamm. Was hast du sonst getan? Da kann man schon Angst bekommen und sich in ständiger Angst fragen, ob man der Gnade teilhaftig wird oder nicht. Denn überall betonst du, dass völlig offen ist, wann du Generalabrechnung hältst. Das Matthäusevangelium ist wie eine einzige Drohung vor dem ständig möglichen, doch unberechenbar im Dunkeln gelassenen Tag deines Gerichts, wo für die Verworfenen das große Heulen und Zähneklappern ansetzen wird. Schriftgelehrte und andere kluge Leute, so wird permanent betont, haben ohne dies keine Chance. In seiner Wut auf die Klugen und auf alle die, die nicht nach dem ersten Wunder in die Knie gingen und den Rest ihres Lebens in Staunen verbrachten, nimmt dein Sohn ja kein Blatt vor den Mund. Heut lebst du, heut bekehre dich. Ehe morgen kommt, kann's ändern sich. Wer heut ist frisch, gesund und rot, ist morgen krank, ja wohl gar tot. So du nun stirbest ohne Buß, dein Leib und Seel dort brennen muss. Eine sadistische Art zu drohen und zu erpressen ist das. Sogar die theologische Bedeutung der Onanie und anderer Jugendsünden ist zum Choral verarbeitet. Sie passt hervorragend in das ewige Schuld- und Gnadengezerre und sorgt, da der Rückfall gewiss ist, für die gesicherte Unentrinnbarkeit des Sündigkeitsgefühls. Jesu, hilf siegen! Ach, wer muss nicht klagen? Herr, mein Gebrechen ist immer vor mir. Hilf, wenn die Sünden der Jugend mich nagen, die mein Gewissen mir täglich hält für. Ach, lass mich schmecken, dein kräftig Versöhnen und dies zu meiner Demütigung dienen. Jeden Abend habe ich dich um Gnade angefleht. Es gab Zeiten, da konnte ich nicht mehr schlafen, wenn ich's nicht tat, denn mit dir nicht versöhnt zu sein, war lange das Schrecklichste, was ich mir denken konnte. Hier sind alle nur möglichen Ängste zusammengeflossen. Um mich zu trösten, hatte ich nicht viel mehr als Gebet und Onanie, und das Händefalten vor dem Bauch und die Einleitung des Selbsttrostes liegen nicht allzu weit auseinander. Ich will dir sogar verraten, dass beides etwas miteinander zu tun hat. Will die Onanie ein Gebet an das eigene Selbst nennen und das Beten zu dir eine Selbstbefriedigung auf einem riesigen Umweg. Schau doch in die andachtsvollen Gesichter von Masturbierenden und lies im erregten Antlitz vieler Beter, am deutlichsten auf den Kunstwerken der Länder, die sich am frömmsten wähnen. Aber du hattest Verdammnis in diesen Zusammenhang gebracht, ihn mit Schuld vergiftet, obwohl gerade du ihn geschaffen hast. Du hast es fertiggebracht, dass ich während langer Zeit mein Leben als ein grausames Experiment in deiner Hand erfuhr, bei dem du unentrinnbar der Stärkere warst. Du brauchtest dich nur einzunisten im Zentrum des Schuldgefühls. Und schon warst du unerreichbar mächtig an diesem archimedischen Punkt der kindlichen Neurose. Ich versuche dir dieses Gottesgeschenk der seelischen Erkrankung zurückzugeben. Ich habe darunter gelitten, so gut es mir möglich war, und du hattest dein Wohlgefallen daran. Du musst dir jetzt andere zur Wohnung suchen, weil ich ohne den ungebetenen Gast weiterleben möchte und meinen inneren Raum vielleicht für Menschen brauche, denen ich neben dir und mir zu wenig Platz gelassen habe. Seit dieser Niederschrift ist ein Jahr vergangen, und sie hat mich tatsächlich ein Stück geheilt von dir. Ich habe sogar einige Seiten an dir neu entdeckt, für die ich dir dankbar bin. Das jahrelange Ringen mit dir früher hat mich stärker gemacht, mir ein Gefühl von innerer Kontinuität und seelischem Zusammenhang gebracht. Manchmal, so sehe ich es heute, war die Illusion auch wichtig, dass du mich siehst oder kennst. Die Menschen um mich her haben zu wenig von mir verstanden oder ich konnte mich ihnen nicht verständlich genug machen, um nicht froh über die Fiktion zu sein, dass du in mir Bescheid wüsstest. Auch die Gespräche mit einem Toten können nützlich sein, wenn er so gegenwärtig ist, wie du es warst, und man vorübergehend annimmt, er interessiere sich für die eigene Person. Manches in mir ist durch dich erst innerlich zusammengesetzt worden, sagen wir einmal das Gefühl der Identität, der Wirklichkeit vieler Gefühle und Gedanken, oder überhaupt die innere Dimension, die Seele, der innere Raum, das Bewusstsein, dass innen genauso viel Welt ist wie außen. Anderes hast du auf eine schreckliche Weise auseinandergeteilt. Am schlimmsten den Körper und die Seele. Tiefe Brüche hast du da angerichtet, quer durch die eigene Natur, so dass sie kaum noch zu handhaben war. Aber ich wollte dir ja sagen, inwieweit du, die große Krankheit, auch dein Gutes gehabt hast. Dich überstanden zu haben, gibt mir Selbstbewusstsein. Von der riesigen Krücke nicht erschlagen worden zu sein, ein Gefühl von Kraft. Zutrauen werde ich nie mehr zu dir haben können. Aber ich weiß auch, dass du anderen freundlicher begegnet bist. Soweit sie dich brauchen, um nicht noch mehr zu leiden, werde ich nicht gegen dich sprechen. Es genügt mir, dass ich dich nicht mehr brauche. Wie viel Gewicht dir andere belassen wollen, darin will ich ihnen nicht dreinreden. Aber was wird an deine Stelle treten? Die riesigen Leerstellen füllen, wo du dich ausgebreitet hattest. Nicht alle müssen gefüllt werden. Das Haus kann schrumpfen, es war unnötig groß. Und was du für dich an wunderbaren Eigenschaften gepachtet hattest, werde ich bei den Menschen wiederfinden. Wenn ich in manche Gesichter sehe, empfinde ich keinen Verlust mehr. Und menschliche Gesichter werden deines ersetzen, weil deines unmenschlich war. Meine Augen lernen sehen, seit du mir nicht mehr den Horizont verdunkelst.